Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We are back with Colossians 1 in the Passion. Wir sind zurück mit Kolosser 1 in der Passion. Thank you guys for the feedbacks that we get. Danke für das Feedback, was wir von euch erhalten. We got another wonderful feedback today, how people love this verse-by-verse study. Wir haben heute ein weiteres erhalten, dass die Leute dieses Vers für Vers studieren lieben. If I remember right, it was Daniel's idea. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Daniels Idee. So we pass on the thank you to Daniel. Also geben wir den Dank an Daniel weiter. So thank you, Daniel. Also danke, Daniel. Okay, so look at verse 21. Schau Vers 21 an. Even though you were once distant from him, living in the shadows of your evil thoughts and actions. Obwohl ihr einst weit von ihm entfernt wart und im Schatten eurer bösen Gedanken und Taten gelebt habt. He reconnected you back to himself. Hat er euch wieder mit sich selbst verbunden. Look at this. Sieh mal. We were distant from him. Wir waren entfernt von ihm. Why were we distant from him? Warum waren wir fern von ihm? You know, Isaiah is very clear. Jesaja sagt es sehr klar. If I remember right, it's chapter 51. Wenn ich mich recht entsinne, ist es Kapitel 51. Where the Bible says that God's arm is not too short to help. Wo die Bibel sagt, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, um zu helfen. But our sins have separated us from God. Sondern unsere Sünden trennten uns von Gott. You see, a holy and perfect and pure God. Er ist ein heiliger, perfekter und reiner Gott. Sin cannot be in his presence. Sünde kann nicht in seiner Gegenwart sein. So even if you were a nice person, but because through your sinful nature and your sin, you were distant from God. Also selbst wenn du ein netter Mensch warst, trennte deine sündhafte Natur und deine Sünden dich von Gott. We all were. Wir alle waren getrennt. But look what he says. Es heißt, we were living in the shadows of our evil thoughts and actions. Wir lebten im Schatten unserer bösen Gedanken und Taten. Look how powerful this is. Schau, wie kraftvoll das ist. Here is an incredible message of the finished work of the cross. Hier ist eine herrliche Botschaft des vollbrachten Werkes am Kreuz. We lived in the shadow of what? Wir lebten im Schatten von was? Not of our actions. Nicht unsere bösen Taten, of our evil thoughts and actions, sondern unsere bösen Gedanken und Taten. Thoughts come from where? Woher kommen Gedanken? They come from the heart. Sie kommen aus dem Herzen. That's what Mark chapter 7:21 says. That's what Genesis 6 verse 5 says. So sagt es Markus 7 Vers 21 und so sagt es 1. Mose 6 Vers 5. So look how beautiful this is. Schau, wie schön das ist. We, and that's what religion does, always focuses on the action. Wir, so macht es Religion, konzentrieren uns immer auf die Taten. But in reality, the action is only a result of your thoughts. Aber in Wirklichkeit sind die Taten nur ein Resultat der Gedanken. If we think evil in our heart, we're going to do the evil with our action. Wenn wir Böses in unseren Herzen denken, werden wir auch Böses tun. So the Bible goes directly to the root. Die Bibel geht also direkt zur Wurzel. So we have to always remember, if our heart thinks evil, we will do the evil. It's only a matter of time. Wir müssen uns also immer daran erinnern, wenn wir Böses in unserem Herzen denken, werden wir auch Böses tun. Es ist nur eine Frage der Zeit. So if you are living with bad habits in your actions, wenn du also mit schlechten Gewohnheiten in deinem Verhalten lebst, guys, please don't fix it in your actions. Dann bitte, verbessere nicht dein Verhalten. Neither fix it in your brain. The brain is only the process of the thoughts. Und löse das Problem auch nicht in deinem Kopf. Das Gehirn verarbeitet nur deine Gedanken. Go right to the heart and ask the Holy Spirit to show you where the problem is. Gehe direkt in dein Herz und bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wo das Problem liegt. And then you learn to replace your negative thoughts with good thoughts. Und dann lerne, deine negativen Gedanken durch gute Gedanken zu ersetzen. I teach this in the teaching about the heart. Which I have a book about. Ich lehre das in meinem Buch über das Herz. So look what happens. Was passiert also? You know, even though we lived in the evil of our thoughts and actions, look what he did. Trotz, dass wir in unseren bösen Gedanken und Taten lebten, tat er Folgendes. I love this. Ich liebe das. He reconnected us back to himself. Er hat uns wieder mit sich selbst verbunden. You know, there are so many testimonies and I'm sure people are very sincere. Es gibt so viele Zeugnisse und ich bin sicher, die Leute sind sehr aufrichtig. On this day I found Jesus. An diesem oder jenem Tag habe ich Jesus gefunden. You know, I don't think that's actually correct. Ich denke nicht, dass das so richtig ist. Because he was already going after you and it was him who reconnected you back to himself. Denn er war dir bereits nachgegangen und er war es, der dich wieder mit sich verbunden hat. You remember the beautiful story of the 100 sheep? Erinnerst du dich an die schöne Geschichte von den 100 Schafen? One walked away. Eines lief weg. The Bible doesn't say that one sheep said, "Oh, you know, I'm missing something in my life. I wonder where I can find this satisfaction again." Und die Bibel sagt nicht, dass dieses Schaf sagte, oh, mir fehlt was in meinem Leben. Ich frage mich, wo ich diese Zufriedenheit wiederfinden kann. The shepherd went after the sheep. Der Hirte lief dem Schaf nach. Who came down to earth to go after you? It was Jesus. Wer kam auf die Erde herab, um dir nachzugehen? Es war Jesus. See, this is important and I tell you for which reason. Das ist so wichtig und ich sage dir aus welchem Grund. Because in every religion, man has to find God. Denn in jeder Religion muss der Mensch Gott finden. So they have different ways and have to do a whole bunch of stuff. Da gibt es verschiedene Wege und sie müssen eine ganze Reihe von Dingen tun. But in Christianity? Aber im Christentum, God finds men through Jesus Christ. Findet Gott die Menschen durch Jesus Christus. You see the difference? Siehst du den Unterschied? He is the one who reconnected all of us back to himself. Er ist derjenige, der uns alle wieder mit sich selbst verbunden hat. The only thing we did is we accepted that reconnection. Das Einzige, was wir taten, war, diese Wiederverbindung anzunehmen. This is why. Deshalb. Our salvation is totally secure. Ist unsere Errettung absolut sicher. Only if we by choice say, I will abandon faith in Jesus Christ and the cross. Außer wenn wir uns aktiv entscheiden, uns von Glauben an Jesus und das Kreuz abzuwenden. Because by faith we are reconnected, not by our works. Denn durch Glauben sind wir wieder verbunden, nicht durch unsere Werke. And now by choosing not to believe, we can be disconnected. Und indem wir uns entscheiden, nicht mehr zu glauben, können wir getrennt werden. It's so beautiful that he is the one who did it all. Es ist so schön, dass er es ist, der alles getan hat. We have to remain our focus on Jesus and Jesus alone. Wir müssen unseren Fokus auf Jesus und Jesus allein gerichtet halten. Whenever he is not the center, whenever he is not the one who reconnected us and keeps us connected, we are in trouble. Immer wenn er nicht das Zentrum ist, immer wenn er nicht derjenige ist, der uns wieder verbindet und verbunden hält, sind wir in Schwierigkeiten. So remember that. Erinnere dich daran. Thoughts are only before the action. Gedanken kommen immer vor den Taten. And you have not been reconnected because you suddenly were a good boy and stopped acting bad. Und du wurdest nicht wieder verbunden, weil du plötzlich ein guter Junge warst und aufgehört hast, dich schlecht zu verhalten. Or a good girl. Oder ein gutes Mädchen. But you are reconnected because of him. Aber du wurdest wegen ihm wieder verbunden. So celebrate him today. Also feiere ihn heute. See you tomorrow. Bis morgen.